Meine Großmutter Dora Hegler, geborene Erlbaum, war keine besonders fromme Frau. Sie hat nicht durch besondere Bildung hervorgeleuchtet. Sie war Analphabetin, trotzdem seit Maria Theresias Zeiten in ihrem Reich Schulpflicht geherrscht hat. Immerhin hat sie ihren Namen schreiben können. Sie hat nicht mit drei Kreuzeln unterschrieben. Sie war nicht politisch tätig, keine Zionistin. Sie hat sich auch kaum durch mildtätige Gaben hervorgetan. Sie stammte aus einer sehr armen Familie. Nach dem Tod ihres Vaters, Isaac Erlbaum, haben seine in Wien lebenden Töchter zugunsten ihres Bruders auf ihren Anteil an dem Haus verzichtet, weil da nichts zu teilen war. Dora Erlbaum wurde im Jahre 1881 in Szczeszec in Ostgalizien, heute Ukraine, geboren. Mendel Kerzer und Samuel Neubauer, Bürger und Insassen der Gemeinde Szczeszec, bestätigen wahrheitsgemäß, dass Dora Erlbaum, Tochter der hiesigen Hauseigentümer Isaac Erlbaum und der Perl, geborene Fach, hier in Szczeszec im Hause Nummer 113 im Jahre 1881 geboren wurde. Den Vornamen Dora hat ihr der Namensbeileger Noachim Schütz beigelegt. Und bei deren Geburt leistete die Hebamme Nehe Kromalek Beistand. Seitens des israelitischen Matrikelamts in Szczeszec wird bestätigt, dass Dora Erlbaum, Tochter der hiesigen Hauseigentümer Isaac Erlbaum und der Perl, geborene Fach, aus unbekannten Gründen in der hiesigen Geburtsmatrik nicht eingetragen vorkommt. Ada Sedlak merkte an, in jüdischen Familien war der Eintrag in Geburtsmatrikel unüblich. Es war teuer, oft auch weit bis zum Amt und der Tag der Geburt nicht so wichtig. Im Totenbuch Mali Trostenitz ist das Geburtsdatum der 15. Mai 1881 angegeben. Sie war in Lemberg, heute Lviv, Ukraine, in Dienst. Am 14. Februar 1904 hat sie in Wien im Tempel der israelitischen Kultusgemeinde geheiratet, den Isaac Jakob Hegler, geboren am 5. Dezember 1860 in Lemberg, Beruf Hausierer. Angeblich hat der Bräutigam die Braut entführt. In der Heiratsurkunde ist der Vater des Bräutigams nicht genannt, nur die Mutter, Ruhel Hegler. Die wird auch kein leichtes Leben gehabt haben. 6 Wochen nach der Hochzeit, am 20. März 1904, kam der Sohn Arnold zur Welt. Ob Zweifel an der Vaterschaft des Ehemanns bestanden, ist mir nicht bekannt. Eine Schwängerung durch den Dienstherrn der Mutter wäre denkbar. Flucht nach Wien und arrangierte Ehe mit einem um fast 20 Jahre älteren Mann war damals sicher kein Einzelschicksal. In die Geschichtsbücher gehen solche Geschichten selten ein und die Familiengeschichte verschweigt sie. Darüber spricht man nicht, schon gar nicht mit den Kindern. 1905, 1908 und 1912 folgten noch 3 Töchter, Bertha, Blanka genannt, meine Mutter Rosa, das Sandwichkind und Laura, das Nestscheißerl. Blanka war sein Liebkind, weil sie ihm ähnlich geschaut hat, hat meine Mutter erzählt. Die anderen Geschwister haben ihm nicht ähnlich geschaut. Mein Großvater hat meine Mutter geschlagen. Ihre Mutter hat sie offensichtlich nicht vor seinen Schwägen geschützt. Ich vermute, er hat auch sie geschlagen. Wahrscheinlich ist er auch geschlagen worden. Isaac und Perl Erlbaum haben ihre Tochter 1910 in Wien besucht und dem Paar und den damals 3 Kindern ihren Segen gegeben. Über dem Ehebett, erinnert sich meine Mutter, ist eine Fotografie davon gehängt. 1926 ist Isaac Hegler gestorben. Diese Dokumente sind erhalten, weil meine Mutter 1936 als Hausgehilfin nach England ausgewandert ist und 1938 ihrer Mutter, meiner Großmutter, ein Affidavit, eine Einreisebewilligung verschaffte, das sie aber nicht in Anspruch genommen hat. Angeblich mit der Begründung, was soll ich alte Frau in einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht verstehe? Ich will lieber die Wohnung erhalten für die Kinder, wenn sie zurückkommen. Der Vertrauensarzt des britischen Konsulats in Wien hat der damals 58-Jährigen im August 1939 bestätigt, dass sie bis auf eine Altersweitsichtigkeit weder körperlich noch geistig beeinträchtigt ist. Zu spät. Am 3. September war die Ausreise nicht mehr möglich. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs erhielt meine Mutter Nachrichten von Freundinnen, Freunden aus Wien, die ihre Mutter besuchten. Im April 1938 schreibt ihr eine Freundin, Bei deiner Mutter war ich vor einigen Tagen. Sie ist wirklich sehr brav und tapfer. Kann stolz auf sie sein. Nur viel Sehnsucht nach dir hat sie schon. Und ich habe sie sehr gerne und ich glaube, sie mich auch. Das ist der einzige mir bekannte persönliche Bericht über meine Großmutter. Ich nehme an, dass sie eine liebenswerte, freundliche Frau war. Ab September 1939 war der Postverkehr zwischen dem Deutschen Reich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien eingestellt. Meine Tante schrieb ihrer Mutter, vermittelt durch das Rote Kreuz, am 23.02.42: Mir geht es gut, arbeite in meinem Beruf, bin mit Rosel, meiner Mutter, beisammen. Rosel ist verheiratet und hat ein Kind, mich. Grüße, Küsse, Blanka. Die Antwort vom 28. April. Hoch erfreut über deine Nachricht. Ich und Toni, ihre Schwester, sind gesund, geht uns gut, alles Glück für euch. Küss mir, Enkel. Karl, Steffi, Juli, grüßen. Küsse, Mutter. Zugestellt wurde der Brief am 17. Juni. Da war sie schon nicht mehr am Leben. Dora Heckler, Beruf Haushalt, bis 4.1.40 gemeldet in Wien 2, Franz-Hochwedlinger Gasse 20, Tür 2, wurde am 2. Juni 1942 aus Wien 2, Franz-Hochwedlinger Gasse 24 abgemeldet, also einer Sammelwohnung. Diese Adresse ist auch im Totenbuch Mali-Trostinetz auf Seite 261 angegeben. Abgemeldet nach Minsk. Der Transport erreichte den Bahnhof Minsk am Freitag, den 5. Juni. Bis zur Entladung blieben die Waggons versperrt. Die Insassen erhielten weder Essen noch Trinken. Am Dienstag, den 9., wurden sie auf Lastwagen umgeladen und nach Mali-Trostinetz gebracht, nahe Minsk, heute eingemeindet. Ob Dora Heckler dort erschossen oder in einem Gaswagen vergast wurde oder ob sie unterwegs der Schlag getroffen hat, weiß ich nicht. Sie scheint in der Rückkehrerkartei der israelitischen Kultusgemeinde Wien nicht auf. Ihr Sohn Arnold floh 1938 nach Belgien, wurde von dort nach Südfrankreich deportiert. Von dort, aus dem Lager Gurs, hat er an seine Schwester Bertha in London geschrieben mit der Bitte um Hilfe. Er wurde am 12. August 1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Seine Tochter, meine Cousine Kitty Heckler, kam mit einem Kindertransport nach Großbritannien und lebt dort in Cardiff, Wales. Meine Tante Bertha konnte mit einem Permit als Hausgehilfin auf einen Posten, den ihr meines Wissens meine Mutter verschafft hat, in England überleben. Sie ist nach dem Krieg dort geblieben und 1990 gestorben. Laura ist über Paris nach Italien, nach Libyen, nach Italienisch-Somalia, hat später in Kenia gelebt und ist 1989 in Frankfurt am Main gestorben. Ich möchte das nicht nur an die Salondamen, die Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen, Krankenschwestern, Fürsorgerinnen erinnert wird. Ich möchte mit diesem Stein auch den vielen armen, ungebildeten Frauen ein kleines Denkmal setzen. Und ich möchte an dieser Stelle auch Waltraud Bartern danken, die mit ihrem Engagement und ihrer Hartnäckigkeit erreicht hat, dass die Republik Österreich ihren ca. 10.000 Bürgerinnen und Bürgern in Mali-Trostinetz heuer so etwas wie ein Grabmal errichtet hat.